Erster ein Lied für den Musikleiter. Ein Lied von der Familie Korach. Zweiter ein Tier sucht Wasser im Wald. So sucht mein Herz dich, mein Gott. Dritter ich habe Durst nach Gott. Wann darf ich Gott endlich sehen? Vierter ich weine am Tag und in der Nacht. Leute fragen, wo ist dein Gott? Fünfter ich denke an früher. Ich ging mit vielen Menschen zum Haus Gottes. Wir sangen Lieder. Sechster, warum bist du traurig, mein Herz? Warte auf Gott. Er hilft mir. Siebter, ich bin sehr traurig. Ich denke an dich beim Fluss Jordan und den Bergen. Achter, viel Wasser fällt tief. Deine Wellen gehen über mich weg. Neunter, am Tag liebt Gott mich. In der Nacht singe ich für ihn. Zehnter, Gott ist wie ein fester Stein. Warum hast du mich vergessen? Meine Feinde sind böse. Elfter, meine Feinde sagen böse Worte. Sie fragen mich, wo ist dein Gott? Zwölfter, warum bist du traurig, mein Herz? Warte auf Gott. Er hilft mir.